Deutschlandfunk. Tag für Tag. Keine Religion kommt aus ohne Sex. Kein Wunder, das Thema ist so zentral, da ist es einleuchtend, dass auch Religionen sich da positionieren. Und was sie oft verbindet, ein gewisses Schamgefühl im Umgang mit allem, was irgendwie mit Sex zu tun hat. Dieses Schamgefühl wird in der Gegenwart konfrontiert und zwar mit einer Omnipräsenz von Sex im Alltag, in Werbung, Film und so weiter. In unserer Reihe, den Islam leben, beschäftigen wir uns mit Fragen des Alltags von Muslimen in Deutschland und eben damit, welche Antworten die Religion für sie bereithält und wie sie damit umgehen im Alltag der Gegenwart einer pluralen Gesellschaft. Heute also zum Thema Sex. Sex sells, eine bekannte Phrase aus der Werbebranche, die genau das bedeutet, was sie ausdrückt. Viele Dinge lassen sich besser verkaufen, wenn sie sexualisiert werden. Der Unterhaltungssektor weltweit nutzt dies. Das irritiert Menschen mit einem ausgeprägten Schamgefühl, und zwar in vielen Kulturkreisen, auch bei Muslimen. Die nordrhein-westfälische Staatssekretärin für Integration, Serap Güler, stammt aus einer traditionell türkischen Gastarbeiterfamilie und kennt diese Sensibilität aus der eigenen Jugend. Ich muss ganz ehrlich sagen, was das Thema Sexualität betrifft, ist es nach wie vor so, dass auch viele Muslime in Deutschland mit dem Thema nach wie vor sehr verkrampft umgehen und nicht, auch wenn sie hier sozialisiert worden sind, irgendwie einen normalen Zugang zur Sexualität haben, sondern nach wie vor einen sehr verkrampften. Mag auch eine Erziehungsfrage sein. Auch ich bin so aufgewachsen, dass sobald irgendwie eine Kussszene im Fernsehen lief, umgeschaltet wurde. An solche Reaktionen der Eltern dürfen sich viele Muslime in Deutschland erinnern und auch Nicht-Muslime. Professor Matthias Rohe dagegen, Jurist und Islamwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg, skizziert das Verhältnis des Islams zur Sexualität so. Sexualität hat einen hohen Stellenwert. Also der Islam ist überhaupt nicht prüde in dem Sinne, Sexualität halt, wenn es unbedingt sein muss, für Fortpflanzung. Nein, da gibt es durchaus eine positive Grundausstellung. Dem kann Enes Curuk nur zustimmen. Er ist 28 Jahre alt, lebt im Rheinland und hat in Ankara islamische Theologie studiert. Wir können aus dem Koran herauslesen, dass die Sexualität zum Menschen, zum Wesen als sich dazugehört, dass sie ein Teil seines Wesens ist. In der Hinsicht würden wir da auch aus koranischer Sichtweise und auch aus dem Leben des Propheten rausfiltern können, dass Sexualität durch und durch, also durch die gesellschaftlichen Schichten hindurch, sowohl beim Mann als auch bei Frau, ein selbstbewusstes Thema ist. Dennoch gibt es im Islam auch klare Spielregeln, die oft als Verbote aufgefasst werden. Etwa kein Sex während der Menstruation oder kein Sex während des Fastens im Ramadan. Und der Islam versucht, die Sexualität zu kanalisieren. Sex ist ausschließlich zwischen Eheleuten gestattet. Diese Regel habe einen historischen Ursprung, erläutert Matthias Rohe. Es wird beschrieben, dass der Islam in einer Gesellschaft entstanden ist, in der Promiskuität vorgeherrscht hat, in der äußerst liberale sexuelle Sitten geherrscht haben sollen. Wir wissen es nicht so genau. Und da versucht man eben, die Sache in ordentliche Kanäle zu bringen. Sprich, Sexualität ist nur innerhalb der Ehe erlaubt. In Erzählungen aus der vorislamischen Zeit in Mekka wird deutlich, dass Frauen eine minderwertige Rolle zugedacht war. Schon eine Tochter auf die Welt zu bringen, galt als Demütigung. Hunderte kleine Mädchen wurden in der vorislamischen Zeit im Kindesalter von 2-3 Jahren bei lebendigem Leibe verscharrt. Frauen wurden von wohlhabenden Männern gekauft und verkauft. Sex mit ihnen war eine Selbstverständlichkeit, erklärt Enes Curuk. Diese Unordnung und diese Willkür in den sexuellen Praktiken der Menschen ruft nicht nur Krankheiten hervor, so wie wir sie auch heute immer noch kennen, er erzeugt auch Nebeneffekte. Das heißt, Sex ist nur ein Mittel zum Zweck und alles andere ist nebensächlich. Der Islam dagegen sicherte den Frauen Rechte zu. Das Sexualleben aufs Ehebündnis zu beschränken, war dabei ein wesentlicher Schritt. Doch wie sieht es heute aus? In der modernen Welt des 21. Jahrhunderts könnten sich viele dieser Probleme erübrigt haben. So argumentieren zumindest manche Vertreter des liberalen Islams. Doch in der Realität sieht es auch heute noch ganz anders aus, meint der Islamwissenschaftler und Jurist Matthias Rohe. Jedenfalls in den Köpfen und Herzen vieler, was junge Frauen und was Frauen insgesamt angeht. Und daran zeigt sich, dass jedenfalls der traditionelle Islam eben auf einem kulturellen Patriarchat aufbaut, wie auch andere Religionen übrigens. Im Grunde, von der Theorie her, sollte es da eigentlich keine Unterschiede geben. Praktisch gibt sie es sehr, sehr verbreitet. Also die Vorstellung, so ein junger Mann, der soll sich schon mal ausprobieren dürfen, das ist für den keine Schande, wenn er irgendeine Frau rumkriegt, das wird weithin akzeptiert, auch wenn es im Grunde nach der islamischen Theologie auch nicht zulässig wäre. Auch die CDU-Politikerin und Integrationsexpertin Sedat Güler empfindet diesen Unterschied zwischen jungen muslimischen Männern und Frauen als ungerecht. Ich glaube, die Konflikte sind bei Musliminnen stärker als bei Muslimen. Man hat ja schon den Eindruck, dass Männer, auch wenn sie sich selbst als gläubig definieren, da einen viel freieren bzw. ungehemmteren Umgang mit Sexualität haben, als das bei Frauen ist. Und da sind ganz stark die Konflikte, gerade bei, ich sag's jetzt mal, bei jungen Musliminnen, das Gefühl, auch wenn man länger mit jemandem zusammen ist, die Sexualität nicht ausleben zu dürfen. Also ob man es macht oder nicht, ist etwas anderes. Aber man hat immer so dieses Schuldgefühl, wenn man sich frei zu seinem sexuellen Bedürfnis als Mensch einfach auch bekennt oder es zulässt, dass man jetzt etwas Verbotenes und etwas Sündhaftes tut. Ich glaube, diese Konflikte sind nach wie vor bei Männern weniger. Enes Juruk macht sich aus theologischer Perspektive Gedanken darüber, wie diese Missstände beseitigt werden können. Wie können wir vermeiden, dass Frauen, muslimische Frauen durch muslimische Männer, also durch Männer in ihrer eigenen Familie, immer noch unterdrückt werden, immer noch gezwungen werden, immer noch zwangsverheiratet werden im Namen von Kultur und Religion? Ich bin der festen Überzeugung, dass dies primär durch einen Missstand in der sexuellen Aufklärung und Erziehung dieser Männer zu tun hat. Enes Juruk pocht darauf, Sexualität anders zu vermitteln, und zwar islamisch korrekt. Die Sexualität an sich auf den sexuellen Akt zu begrenzen, ist aus islamischer Sicht ein fataler Fehler, denn er erzeugt die eben besagten Probleme, dass Sex ein Mittel zum Zweck ist, vor allem ein Mittel, durch das die Frau in Augen der Männern unter anderem erniedrigt wird, weil sie das Mittel zum Zweck darstellt. Ich glaube, dass der sexuelle Akt vor allem auch als ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Liebesakt verstanden werden sollte. Mit Sexualität verbunden ist die Verhütung ein wichtiges Thema. In dieser Frage gibt es zwei muslimische Fronten. Die einen empfehlen, von modernen Verhütungsmitteln Gebrauch zu machen. Andere wiederum sagen, so Matthias Rohe, nein, Verhütung ist streng verboten. Das ist so ein Import aus dem Westen, die versuchen uns zu schwächen. Es ist doch gut, wenn wir sehr viele Menschen sind und die deswegen der Verhütung gegenüber sehr skeptisch eingestellt sind. Auch da haben wir gelegentlich wieder solche kulturellen Ausprägungen, die im Grunde gar nicht im Islam wurzeln, sondern in der Vorstellung, es ist gut, wenn eine Familie möglichst viele Häupter zählt, und zwar insbesondere männliche Häupter. Der junge Muslim Enes Juruk verweist auf Mohammed, um so die Position von Verhütungsgegnern zu entkräften. Letztendlich wissen wir aus einigen Überlieferungen des Propheten, die auf Fragestellungen seitens der Gefährten sich herauskristallisiert haben, dass der Prophet Verhütungsmethoden, die damals praktiziert wurden, gebilligt hat, beziehungsweise in einigen Überlieferungen auch quasi selbst praktiziert. Sexualität und Verhütung sind innerhalb der muslimischen Gemeinde also ein heißes Eisen. Die Standpunkte gehen weit auseinander. Im zweiten Teil unserer Reihe Den Islam leben ging es heute um Sex und Verhütung. Das war ein Beitrag von Hussein Topel. Die Beiträge unserer Reihe finden Sie auch im Netz in einem Dossier zusammengefasst, und zwar auf unserer Startseite.